Seit Anbeginn der Zeit ging es euch schon immer nur um eines, die Gier. Die Gier nach dem anderen Geschlecht, die Gier nach Besitz, die Gier nach Macht, die Gier nach einem eigenen Haus, die Gier nach seinen Kindern, die Gier nach der Welt, nach den Rohstoffen der Erde, nach dem Himmel, nach dem Universum. Die Gier, allwissend und allmächtig zu sein, euch ging es immer nur um Gier. Ihr habt euch selbst zuzuschreiben, dass ihr ihn heraufbeschworen habt. Er war lange weg, doch nun ist er wieder da. Nur wegen euch, wegen eurer